unter der Überschrift Alternativlos alternativ. Kein schöner Land in dieser Zeit. Wirtschaftspolitik machen wir wie Ludwig Erhard. Wir stärken die Wettbewerbsfähigkeit durch Entbürokratisierung statt Überregulierung. Mit uns ist freie Fahrt auf deutschen Autobahnen. Die Ersparnisse der Bürger sind Herzenssache. Mehr direkte Demokratie und Erziehung zu größerer Disziplin verstehen sich von selbst. Mit der Früh- und Hypersexualisierung in Kindergarten und Schule muss Schluss sein. Es lebe der ländliche Raum. Das Asylrecht wird so strikt angewendet, bis keiner es mehr erhält. Missbrauch von Sozialleistungen durch EU-Ausländer wird unterbunden. Doppelte Staatsbürgerschaft und Geld für Integrationsfolklore gestrichen. Arbeitslose Migranten säubern Parks und Straßen. Keine Anglizisten im amtlichen und öffentlichen Sprachgebrauch. Permanente Personen- und Güterkontrolle an deutschen Außengrenzen. Mord muss strafrechtlich ein Mord bleiben. Das Programm strotzt vor gesundem Volksempfinden. Wie viel Prozent der Deutschen wären stolz auf einen so regierten Staat? 90 oder vielleicht doch nur 80? Der Katalog der Gebote und Verbote enthält keines, das unvereinbar wäre mit der alternativlosen Politik der zur Regierung zugelassenen Parteien. Es ist aber das aus dem Nationalen in leidliches Deutsch übertragene Programm, mit dem die Alternative für Deutschland, AfD, in Sachsen bei ihrem ersten Anlauf die Hürde von 10% übersprungen hat. 10% je nach 44,5% der abgegebenen Stimmen. Von allen Wahlberechtigten nämlich waren es nur 4,5, bei der SPD immerhin 6%. Doch was es bedeutet, dass Leute, die 40 Jahre lang nach freien Wahlen gejiepert haben, sich an diesem Spektakel längst nicht mehr beteiligen, will keiner wissen. Vorzuführen, wie sehr die Alternative für Deutschland keine Alternative sein will, warten ihre Abgeordneten Lucke, Henkel und Starbatti nicht einen Bruchteil der Schamfrist, die frühere alternative Listen sich gelassen hatten. Obwohl die AfD im Europaparlament jegliche Sanktionen gegen Russland abzulehnen versprochen hatte, stimmten ihre Parteiführer einem Antrag auf Vorbereitung von Sanktionen gegen Russland zu. Obwohl also die Partei sich ein Beispiel nimmt an der Konkurrenz, muss sie sich von dieser immer wieder in den braunen Sumpf zurückstoßen lassen. Wolfgang Schäuble, der im Freiburger Münster Totenwache am Sarg des Nazis Hans Fülbinger hielt, schimpft die AfD eine Schande für Deutschland. Und an allen Ecken melden sich Beflissene, die an der oder jener Stelle einen ehemaligen Funktionär der NPD, der Republikaner, der Schill-Partei, einen Burschenschafter oder sonstigen Nazi entdecken. Warum die AfD auch und besonders dieses Publikum anzieht, steht in den Leserbriefen an die Lokalblätter. Zitat: Was die AfD-Wähler wollen und wonach sie sich sehen, sind Politiker, die die Probleme beim Namen nennen. Und wenn die etablierten Parteien weiterhin die reichlich vorhandenen Probleme schönreden oder einfach verschweigen, werden sie weiterhin Stimmen an die AfD verlieren. Zitat Ende. Keine Frage, wie das eine so reichlich vorhandene Problem heißt, aus dem alles Weh und Ach folgendermaßen kuriert sein will: Ausländer raus. Dass der Ruf vor 60 Jahren den ersten Gastarbeitern aus Südeuropa gegolten hatte, war über die rassistischen Übergriffe und Morde an Türken, Vietnamesen und Afrikanern fast vergessen worden. Die AfD hat die Empörung über die Zumutung, dass Deutsche den faulen Südeuropäern ihr deutsche Farniente finanzieren sollen, es nur wiederbelebt. Das liest sich heute so, Zitat: Mit dem Franzosen Moscovici soll jetzt ein Mann die Südländer zu mehr Disziplin anhalten, der in seiner Zeit als Finanzminister nicht in der Lage war, auch nur einen Haushalt aufzustellen, der die Brüsseler Kriterien erfüllte. Herr Juncker will uns glauben machen, dass ausgerechnet dieser Pariser Schuldenkönig in Zukunft seinen Parteifreunden in den Arm fällt, wenn sie auf Kosten des deutschen Nachbarn ihre Wohlfahrtspolitik fortsetzen. Dazu kann man nur sagen, die Deutschen sind vielleicht naiv, blöd sind sie nicht. Zitat Ende. Sie sind nicht naiv, sie sind nicht blöd, sie sind zynisch und verlogen. Zitat, die Bundesrepublik hat weit mehr von der Euro-Krise profitiert als bisher angenommen. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft haben sich auf Kosten des Südens saniert. Denn im vergangenen Jahr hat das größte EU-Land wie kein anderes von der Euro-Krise profitiert. Aus dem Zahlmeister wurde ein Krisengewinner. Mehrere hundert Millionen Euro wurden 2012 allein von Griechenland abkassiert, hieß es im spätbolschewistischen Kampfblatt Cicero. Die oben zitierte Propaganda brauchten Lucke und Henkel übrigens nicht selber zu verfassen. Sie wurde ihnen von einem Kolumnisten des Spiegel zugespielt, samt den ihr folgenden 400 Postings potenzieller AfD-Mitglieder. Der Wunsch, den faulen Kunden des Südens, den Herrn im Haus Europa zu zeigen, er ist das, was sie wohl noch wollen sagen dürfen und die meisten zu kamuflieren gelernt haben, weil der Feind, der deutsche Autos kaufen soll, mithört. Manchmal aber in der Nordkurve und an Wahltagen, versteckt in der Menge oder heimlich in der Wahlkabine, muss es heraus. Drei Viertel der AfD-Wähler, heißt es, haben zuvor nicht die NPD gewählt, sondern lauter staatstragende Parteien. Die FDP ist dabei ganz und gar verschwunden. Die gegelten BWLer werden demnächst bei einer anderen Wahlparty kreischen gehen. So hätte die AfD beste Aussicht, in der nächsten Bundesregierung zu sitzen oder sie zu stellen, wenn ihr fortzuführen gelänge, was bisher ihren Erfolg ausmacht. Den Verdacht, man sei ein brauner Haufen, durch den Rausschmiss Einzelner immer aufs Neue zu widerlegen, ohne ihn, der ja den attraktiven Ruch der Partei ausmacht, ganz zu verlieren. Hilfreich dabei sind die Finanzen, die der Partei jetzt so reichlich zufließen, von da und dort, in größeren Tranchen jedoch aus jenem reaktionären Milieu, das sich 1931 um den Großverleger Alfred Hugenberg in der Harzburger Front zur Zerschlagung der Weimarer Republik gesammelt hatte und in den 70ern um den Großverleger Heinrich Bauer zum Sturz Willy Brandts im Kronberger Kreis. Noch ist das Personal der Partei kläglich. Werden enttäuschte Karrieristen rasch genug in ausreichender Zahl überlaufen? Warten Sie den ersten Wahlerfolg im Westen ab? Die Wege sind kurz. Wie kurz ist dem damaligen Christdemokraten und heutigen Fraktionsvorsitzenden der AfD im Brandenburgischen Landtag, Alexander Gauland, schon 1993 in der Frankfurter Allgemeinen aufgefallen? Zitat: An dem neuen Buch von Joschka Fischer ärgert mich am meisten, dass ich fast mit jedem Satz übereinstimme. Bleibt die Frage, weshalb plötzlich als neue Einsicht verkündet wird, was wir Rechten schon immer wussten. Was sollen wir eigentlich von der Urteilsfähigkeit eines Politikers halten, dessen bisherige Analysen alle falsch waren und der dem verdutzten Publikum nunmehr die Position des politischen Gegners als neueste Einsichten anpreist? Zitat Ende. 1993 waren die politischen Voraussetzungen für die Gründung einer Partei für alle Deutschen geschaffen worden. 20 Jahre später ist Gauland einer ihrer Führer. Warum nicht Fischer? Gibt das die Vereinskasse noch nicht her?